Erster, ich werde auf meinen Turm steigen. Ich werde dort warten und schauen. Ich will hören, was Gott mir auf meine Klage antwortet. Zweiter, Jahwe antwortete mir. Er sagte, schreibe diese Vision auf. Schreibe sie klar auf Tafeln. Dann kann jeder sie leicht lesen. Dritter, die Vision hat eine bestimmte Zeit. Sie kommt bald und lügt nicht. Wenn es länger dauert, warte darauf. Es wird sicher kommen und nicht zu spät sein. Vierter, der stolze Mensch ist nicht ehrlich. Aber der gerechte Mensch wird leben. Er lebt durch seinen Glauben. Fünfter, wehe dem Mann, der untreu ist. Er will immer mehr und hat nie genug. Er ist wie der Tod, der immer mehr will. Er hat viele Völker und Nationen zu sich geholt. Sechster, alle Völker werden Spottlieder über ihn singen. Sie werden Rätsel über ihn erzählen. Sie werden sagen, wehe dem, der fremdes Gut sammelt. Wie lange wird das dauern? Wehe dem, der Schulden macht. Siebter, deine Gläubiger werden plötzlich aufstehen. Deine Feinde werden aufwachen. Dann wirst du ihre Beute sein. Achter, du hast viele Völker ausgeraubt. Darum werden dich jetzt alle anderen Völker ausrauben. Das geschieht, weil du Menschen getötet hast. Es geschieht auch wegen deiner Gewalt auf der Erde. Neunter, wehe dem, der unrechtmäßig Geld für sein Haus verdient. Er will sich sicher fühlen. Er will Unglück entkommen. Zehnter, du hast Schande für dein Haus geplant. Du wolltest viele Völker zerstören. Dabei zerstörst du dein eigenes Leben. Elfter, die Steine in der Wand werden rufen. Die Holzbalken werden ihnen antworten. Zwölfter, wehe dem, der eine Stadt durch Töten baut. Wehe dem, der eine Stadt durch Unrecht gründet. Dreizehnter, kommt das nicht von Jahwe, dem Herrn? Völker arbeiten für etwas, das verbrennt. Nationen arbeiten hart für nichts. Vierzehnter, die Erde wird voll sein vom Wissen über Jahwes Größe. Sie wird so voll sein, wie das Meer voll Wasser ist. Fünfzehnter, wehe dem, der seinen Freunden Wein gibt. Er macht sie betrunken. Er will ihre Scham sehen. Sechzehnter, du bist voll Schande, nicht voll Ehre. Trinke jetzt auch du und wanke. Jahwe gibt dir einen Becher. Große Schande kommt über dich. Siebzehnter, die Gewalt am Libanon wird dich zerstören. Das Töten von Tieren wird dich erschrecken. Das geschieht, weil du Menschen getötet hast. Es geschieht auch wegen der Gewalt auf der Erde, in der Stadt und an allen Bewohnern. Achtzehnter, was nützt ein Götzenbild, das ein Mensch gemacht hat? Was nützt ein Götzenbild aus Metall? Es ist ein falscher Gott. Der Macher vertraut darauf, obwohl es stumm ist. Neunzehnter, wehe dem, der zu Holz oder Stein sagt, wach auf. Beweg dich. Kann es antworten? Es ist mit Gold und Silber bedeckt. Aber es hat keinen Geist in sich. Zwanzigster, Jahwe ist in seinem heiligen Tempel. Die ganze Erde soll vor ihm still sein.